Deutschlandradio Kultur, 8 Uhr und 11. Facebook ist ein riesengroßes Poesiealbum, mit dem Unterschied, dass es im Internet steht und dort offen zu lesen ist für alle, die ich als Freunde in meine Lesergemeinde aufgenommen habe. Und da sammelt sich eine Menge an. Facebook will ja jetzt so etwas wie einen kleinen Lebenslauf dort unterbringen. Die Facebook-Benutzer sollen sich ihr Leben lang in der virtuellen Welt von Facebook bewegen. Timeline nennt sich das. Manche wollen aber auch aus Facebook aussteigen und stellen dann fest, wie ein 23-jähriger Student jüngst, dass seine Daten von Facebook gar nicht gelöscht werden. In unserem Mediengespräch begrüße ich jetzt Thomas Pfeiffer, Medienpädagoge. Guten Morgen. Guten Morgen. Das heißt, selbst wenn ich mein Facebook-Konto aufgebe, die Daten bleiben trotzdem gespeichert. Wie geht denn das? Ja, die Daten werden von Facebook nur als gelöscht markiert, sind aber tatsächlich noch auf der Datenbank von Facebook vorhanden. Und wenn Facebook dann ein paar Jahre später auf die Idee kommt, ach, ich möchte das dann nun doch veröffentlichen, dann sind die Daten vorerst noch weiterhin da. Auf welcher Rechtsgrundlage kann das denn passieren? Kann ich dem irgendwie widersprechen? Na genau, das versucht jetzt eben gerade der Wiener Student tatsächlich auszufechten. Facebook ist zwar ein amerikanisches Unternehmen, für Europa und für die EU allerdings, da ist der Hauptsitz in Dublin, das heißt, es gilt irisches Recht. Und es sind momentan 21 oder 22 Beschwerden anhängig beim Datenschutzbeauftragten in Irland, der dafür zuständig ist und der jetzt jeder einzelnen Frage nachgehen wird. Und man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass über kurz oder lang eine der beiden Seiten, also der Student von diesem Projekt Europe versus Facebook oder Facebook, dann tatsächlich vor Gericht gehen wird und es wird dann ein Richter klären müssen. Man fragt sich ja, was will jetzt Facebook damit, mit diesen ganzen Daten? Es muss ja ein grundsätzlicher Datenschutz gelten. Hat Facebook denn eigentlich schon mal Daten weggegeben? Weiß man das? Ja, es war vor wenigen Monaten, im Mai gab es ein Skandalchen, das war lang nicht so groß wie beispielsweise bei Sony oder bei der Telekom. Da wurde ein Leck öffentlich über die Drittanbieter. Also man kann ja bei Facebook können freie Programmierer Spiele programmieren, die sich dann in Facebook einklinken. Und über diese Programmierschnittstelle war es über Jahre hinweg möglich, Daten von Nutzern abzugreifen, ohne dass sie das wollen. Dieses Leck wurde öffentlich und auch dann schnell von Facebook geschlossen. Wie viele tatsächlich dieses schwer zu entdeckende Leck genutzt haben, das weiß man nicht. Also von diesen Spielen sollte man schon mal die Finger von lassen. Man fragt sich ja, was macht Facebook denn damit eigentlich? Denn bislang ist es ja so, dass es zwar Werbung gibt auf der Facebook-Website selber, aber mit den Daten richtig handeln kann Facebook ja auf der anderen Seite auch nicht. Das braucht Facebook eigentlich auch gar nicht. Also man kann ja, wie Sie gerade gesagt haben, Werbung schalten. Das kann jeder Nutzer, kann sich direkt einstellen. Ich kann sagen, ich möchte beispielsweise an alle Golfer, die mindestens 30 Jahre alt sind und männlich sind. Und dann kann ich Werbung schalten und da kostet beispielsweise so ein Klick, wenn jemand tatsächlich diese Werbung gesehen und draufgeklickt hat, etwa 1 Euro oder 1,06 Euro ist es in dem Fall genau. Und das läppert sich natürlich bei 600 Millionen Usern, die Facebook hat, hat da schon eine rosige Zukunftsaussicht. Und das heißt ja auch beispielsweise, wenn Facebook jetzt tatsächlich 2012 an die Börse gehen sollte, dann wird momentan, geht man von einer Kapitalisierung von um die 100 Milliarden aus. Also es geht im Wesentlichen darum, wenn ich das richtig verstanden habe, dass bei Facebook selber Werbung geschaltet wird. Nicht darum, dass Facebook sozusagen Nutzerprofile irgendwann mal weiterverkauft, wenn sich die Rechtslage ändert. Nein, also ich denke mal, das Geschäftsmodell von Facebook ist tatsächlich das Ende der Fahnenstange. Das heißt, ich kann jemand hat mal gesagt, es gibt 600 Millionen Argumente für Facebook. Das sind nämlich die Nutzerinnen und Nutzer, die dort vor Ort sind, die man auch sehr, sehr genau kennt. Und das ist für Werbetreibende natürlich ein Goldschatz, wenn man sagt, ich möchte jetzt nur an Menschen, die in München wohnen, weniger als 6 Monate verlobt sind, Frauen sind und Hochschulabsolventen sind. Und wenn ich dann jemand bin, der Brautmoden beispielsweise vertreibe, dann ist mir diese sehr spitze, enge Zielgruppe einiges an Geld wert. Und es sind mehr Informationen, die Facebook über mich als User hat, als beispielsweise Google oder andere Dienstleister. Also bei der Werbung für Brautmode komme ich schon mal nicht in Frage. Ich frage mich aber, ob Google Plus eine Alternative dazu darstellt oder ist das einfach das Gleiche in Grün? Also Google versucht natürlich auch in diesen Markt hereinzukommen. Das ist ein direkter Konkurrent von Facebook. Sie versuchen etwas anders zu machen, besser zu machen, sich natürlich abzusetzen. Aber das große Problem ist natürlich, dass man als Mensch, wenn man in einem Netzwerk schon drin ist, dass es natürlich sehr aufwendig und sehr schwierig ist, von dem einen ins andere Netzwerk zu wechseln, beziehungsweise auch beides gleichzeitig zu betreuen. Das machen nur sehr wenige Menschen. Und genau das ist das Problem. Der Wiener Jurastudent hat ja seine Daten angefordert. Die hat er allerdings als PDF bekommen. PDF ist ein hervorragendes Format, um es auszudrucken und sich an die Wand zu hängen, aber nicht, um es maschinenlesbar beispielsweise in ein anderes, neues Netzwerk zu importieren. Und das machen natürlich solche Netzwerke, die sich abschließen, die ihre Daten nicht herausgeben, um es den Leuten eben Steine in den Weg zu legen, damit sie nicht zur Konkurrenz wechseln. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie dieses Geschäftsmodell sich weiter bewährt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Pfeiffer. Dankeschön. Thomas Pfeiffer, Medienpädagoge über Facebook und Google+. 8:17 Uhr.